Deutschlandradio Kultur. Kino. Die Filme der Woche im Studio Hannelore Haider. Guten Morgen. Hallo. Gleich der erste Film, den Sie uns vorstellen, Flash of Genius aus den USA, hat auch ein eher ungewöhnliches Thema. Wir erwarten ja vom Kino immer große Dramen um Liebe und Hass, Mord und Totschlag, immer wieder natürlich Boy meets Girl. Aber was bitte ist so spannend am Erfinder des Intervallscheibenwischers? Es ist ein großes Drama und alles das, was Sie eben aufgezählt haben, ist in dem Film drin. Es ist eine wahre Geschichte, die spannend bleibt eigentlich bis zum Schluss, wenn man vergisst zwischendurch, dass man in einem Hollywood-Film sitzt. Sonst könnte man sich schon vorstellen, wie sie ausgeht. Es geht darum, dass ein Mann, ein Erfinder, der eine große Familie hat und der mit seiner Hochschullehrertätigkeit nicht ganz so ausgelastet ist, wirklich einen Geistesblitz hat und sich sagt, warum soll nicht so ein Scheibenwischer funktionieren wie mein Auge, dass die Träne eben wegblinzelt, wenn sie da ist, und wenn sie nicht da ist, dann blinzelt das Auge nicht. Und aus diesem Geistesblitz entwickelt er so den Prototypen. Es gibt einen befreundeten Geschäftsmann, der ihm dabei hilft. Und dann gehen die beiden zu Ford und stellen das vor. Und Ford will gucken und will unter die Motorhaube gucken. Nein, sagen sie, das verstehen sie doch, und Patentschutz und so. Letztlich botet Ford diesen Mann doch aus. Der neue Mustang wird mit seinem Scheibenwischer vorgestellt der Presse, aber er wird aus dem Saal geschmissen. Und dann setzt der Kampf dieses Mannes ein um Recht und Gerechtigkeit, also eigentlich geht es ihm nur darum, dass anerkannt wird, dass er sozusagen der Erfinder ist. Es geht gar nicht ums große Geld. Das kriegt er von Ford angeboten. Er kämpft eigentlich ein Leben lang. Und in diesem Kampf, der wird wirklich zur Tragödie. Die Ehe geht kaputt, die Kinder wenden sich von ihm ab. Es ist eigentlich schrecklich. Ist das denn der Kampf David gegen Goliath? Ja, natürlich. Mhm. Und auch noch in einer Zeit, heute wäre das sicher so einfach nicht mehr möglich, wo einfach, er lebt da in Detroit irgendwo in einem Vorort, wo einfach alles, was in der Stadt passiert, einfach von diesen Automultis, sage ich mal, bestimmt wird. Er hat gar keine Chance. Er findet sogar einen sehr engagierten Anwalt, der ihn auch viele Jahre vertritt, auch mit Power, mit Macht dahinter, und der dann irgendwann mal sagt, die bieten dir jetzt 30 Millionen als Friedensangebot, als Kompromiss, als Vergleich, nimm sie doch, du machst dein Leben kaputt. Macht er. Also er macht seinen Leben kaputt. Aha, er nimmt das also nicht an. Nein. Ist er denn ein sympathischer Gerechter, dieser Erfinder, oder einer, der uns nervt? Weil das ist eigentlich das Einzige, was mich an dem Film dann doch etwas beunruhigt hat oder wirklich interessiert hat, was doch provokant ist, weil letztlich macht er ja alles kaputt, was diesem Mann sehr wichtig war. Und es ist so der amerikanische Traum, und ich kämpfe den bis zu Ende aus. Mir war es eher unsympathisch. Nun muss man allerdings sagen, dass Greg Kinnear diesen Mann spielt, also ein Schauspieler, den man aus vielen Komödien auch kennt, eigentlich eine Sympathiegestalt. Und er kann das schon alles sehr glaubhaft machen. Ich finde trotzdem, dass so ein nostalgischer Film in Zeiten, wo die Krise wirklich wütet, gerade in dieser Branche, mir kam er ziemlich deplatziert vor. Flash of Genius heißt dieser Film. Der zweite Film, den Sie vorstellen, Hannelore Haider, heißt Schattenwelt. Ein Film, über den ich lesen durfte. Er sei so eine Art Gegenentwurf zu Bernd Eichingers Bader-Meinhof-Komplex. Ist er das denn? Ist er. Er ist es vom Denkansatz her, und er ist es auch von der Machart her. Er konfrontiert einen ehemaligen verurteilten Terroristen der zweiten Generation, der RAF, mit einem Opfer, mit einer jungen Frau, dessen Vater er erschossen hat. Dafür ist er verurteilt worden. Er hat allerdings diese Tat nie zugegeben. Er saß seine 22 Jahre ab ohne dieses Geständnis. Und die beiden treffen sozusagen in der Jetztzeit nach seiner Haftentlassung aufeinander als Nachbarn in so einem merkwürdigen Wohnheim, wo offensichtlich oft Haftentlassene oder irgendwie doch unter polizeilicher Beobachtung stehende Leute untergebracht werden. Sie selber hat gerade ihr Kind verloren. Das ist ihr weggenommen worden nach einem Ausbruch von Gewalt der jungen Mutter gegen das Kind. Die beiden treffen, wie der Bernd Wittmer, so heißt der von Ulrich Nöten gespielte Terrorist in diesem Film, meint, zufällig aufeinander. Das ist aber nicht zufällig. Und während sozusagen der Bader-Meinhof-Komplex das Ganze als hochspannende, aber abgehakte Episode aus der Vergangenheit präsentiert, sagt dieser Film, es ist nichts vergangen. Die Wunden sind da. Und das Anliegen der jungen Frau ist natürlich, diesen Mann zum Schuldgeständnis zu bringen, dass er wirklich begreift, was für persönliche Verantwortung er auch hat in diesem Fall. Es ist also ein Film, der wirklich an die Wurzeln geht, finde ich, und der auch sehr spröde, sehr hart und sehr kompromisslos gemacht wird, weil gemacht ist, weil natürlich das, was die junge Frau will, ohne Gewalt einfach auch nicht zu haben ist. Mhm. Es gibt so eine Stelle in diesem Film, da sagt er mal, so eine wie dich hätten wir damals gerne in unserer Gruppe gehabt. Interessant und sehr provokativ. Das Ganze gedreht in Sepia-Tönen. Der Film heißt Schattenwelt, ist ein Film von Conny Walter, und der zweite, Flash of Genius, ein US-Film von Mark Abrams, vorgestellt von Hannelore Haider. Besten Dank. Und nachlesen können Sie alles über diese Filme auch bei uns im Internet, wie immer auf deradio.de.